Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zur ersten Team-Polgef-Sitzung im neuen Jahr. Es freut mich sehr, euch hier zu sehen. Wir sind ja eine relativ kleine, gemütliche Runde heute offensichtlich. Möge dieses Jahr ein gutes für uns werden, ne? Gut, ich muss mal eben im Pad gerade nach oben. Und dann haben wir da die laufenden Projekte. Ich habe das reingeschrieben mit dem IDP. Der Europäische Datenschutztag droht am 28.01. Gibt es irgendwelche Leute, die da schon was geplant haben? Gibt es Aktionen, Flyer, Dinge? Das würde mich jetzt ganz gerne mal interessieren. Beziehungsweise wollen wir denn Dinge tun? Wie meinst du den Flyer? Auf was bezogen? Naja, meine Güte, die wir so unter die Leute bringen können, um darauf aufmerksam zu machen, dass Datenschutz wichtig ist. Es gibt ja ein Flyer-Team momentan, das arbeitet an die Bearbeitung der neuen Flyer. Also der Flyer grundsätzlich, dass wir ein paar Flyer reinkriegen in den P-Shop. Der Stand dazu weiß ich momentan nicht. Aber der sollte jetzt die nächsten ein, zwei Wochen fertig sein. Datenschutz als solches sollten wir die IAG-Digitalisierung mit rein ins Boot nehmen. Okay, ja, dann haue ich die einfach mal an und dann schauen wir mal. Gut, dann geht's weiter zu den bundesweiten Themenwochen. Michael? Ja, moin. Ich muss mich erstmal wieder auf den Tasten zurechtfinden. So, ganz kurz, jetzt gehe ich im Pad noch nach oben. Also, Donnerstag, 12.01., das Infomumble mit Patrick Breyer. Astrid, du hast ja den Einladungstext bekommen. Du verschickst das dann noch an die Mitglieder, richtig? Eigentlich macht das unsere SG-Mitgliederbetreuung. Ich sollte eigentlich nur drüber lesen und der Text war ja soweit okay. Also ich hatte verstanden, dass du mit Nachdruck dafür sorgst, dass er diesmal wirklich verteilt wird an die Mitglieder. Nö, das kann ich auch machen. Das wäre wichtig, weil gerade das hat ja beim letzten Mal nicht funktioniert und weil die Mitglieder keine Einladung bekommen haben, haben wir es dann ja kurzfristig absagen müssen. Also wäre nett, wenn du dich mit aller Hartnäckigkeit, die du ja hast, da einsetzen könntest. Ja, okay. Dann die Frage der Finanzierung müssten wir bald mal klären, um auch den Termin festlegen zu können für die nächste Themenwoche. Aber das Material ist ja sozusagen noch nicht ganz fertig. Es kann ja sein, dass in der Besprechung zur Themenwoche, in der Vorstellung des Materials noch Hinweise kommen, die wir dann noch einarbeiten. Aber dann sollte es auch relativ zügig losgehen. Ja, Christophs Thema Finanzierung, wie machen wir es? Wie hoch ist denn das Budget? Oder wie hoch ist der Bedarf an Geld? Naja, der letzte Stand war ja der, dass die Landesverbände, sprich Rheinland-Pfalz, Jürgen ja gesagt hat, es kann eigentlich kein Problem sein, das über Landesverbände zu finanzieren. 450 Euro für das Material, das beinhaltet die Logbücher und ich glaube 5000 Flyer. So, aber es muss dann natürlich einfach mal organisiert werden. Ich werde Jürgen anrufen und ihn fragen, was genau, wie wir das machen. Bis wann brauchst du dazu eine Antwort? Oder die Budget, dass der Budgetplan steht? Naja, andersrum, wenn der Budgetplan steht, dann werden wir den Termin für die Themenwoche festlegen. Da die aber ja möglichst bald stattfinden soll, wäre es halt geschickt, wenn das jetzt in der nächsten Zeit geregelt wird. Also 450 Euro sehe ich nicht als Problem an. Die könnte ich auch von meinem Budget nehmen. Aber ich will nicht gleich am Anfang des Jahres irgendwas machen. Ich werde dazu gleich noch was sagen. Oder anders formuliert, Astrid, habt ihr schon darüber gesprochen, über die Budget, dass wir jetzt Budget haben hier in der Polgef-Geschichte? Oder ist das noch nicht angesprochen worden? Aber nein. Okay, wenn ich zu meinem Punkt komme, dann werde ich dazu was sagen, Michael. Kriegen das hin. Ja, aber es wäre ja schön, wenn wir 4 Themenwochen wieder hinbekämen und dann wäre es halt 4x450 als Jahressumme. Ja, du bist unglaublich. Ja, lass mich doch, wenn ich dran bin, was dazu sagen, bitte. Ja, gut, dann habe ich zu dem Punkt aber auch nicht mehr zu sagen. Okay, hat noch jemand Fragen? Das hört sich nicht so an. So, dann sind wir bei den Wahlkämpfern NRW, Saarland, Schleswig-Holstein. Jemand da? Dann gehe ich mal davon aus, dass die alle werkeln wie die Heinzelmännchen. Projektgruppe Wahlkampfanalyse, das ist eigentlich Klausch, den sehe ich jetzt auch nicht. Okay, tut ebenfalls Dinge. So, dann sind wir beim Bundestagswahlkampf. Ist der Jürgen da? Der tut auch Dinge. Und dann sind wir jetzt bei der... Halt! Ja? Ja, Frage. Es war ja angedacht, im Wechsel der Team PGF-Sitzung dann das Kandidaten-Mumble zu machen. Nächste Woche 10. soll das erste stattfinden mit Kandidateninteressierten. Einem kürzeren Vortrag von Bruno und anschließende Diskussion. Ist das immer noch Stand der Dinge jetzt im 14-tägigen Wechsel? Christoph? Aus meiner Sicht spricht da nichts dagegen. Weil, so wie ich Jürgen verstanden habe, geht auch davon aus, dass dann nächsten Dienstag eben zu dieser Zeit dieses Kandidatenmumble stattfindet. Also ich hatte mit Jürgen in Koblenz, wo ich war, darüber gesprochen, dass wir das so machen. Und wir waren uns alle einig, dass wir alle 2 Wochen genau dieses Rahmenbedingungen machen, damit wir in der heißen Phase dann auch einen Austausch haben mit den Kandidaten. So war der Plan. Ich habe keine Änderung bekommen. Und mir wäre nichts anderes Weitiges bekannt. Ich glaube, in Vorbereitung auf den Wahlkampf gibt es auch sehr viel, was wir gut jetzt in dieser Zeit besprechen können, bevor die aktive Zeit der Podiumsdiskussion, Interviews und so weiter losgeht. Also ich glaube, es ist schon in Ordnung, dass wir jetzt damit anfangen. Es ist mir halt wichtig, dass die Kandidaten unter sich das machen. Also wir haben gesagt, oder ich habe gesagt, wir machen eine Rahmenbedingung hier und bieten das an. Nur muss es halt auch klar sein, dass die Kandidaten auch bitte sehr selber auch kommen. Ja, ich will mich da auch gerne aktiv einschalten. Fürs nächste Mal hatte ich mit Bruno halt schon gesprochen, dass wir da schon etwas thematisieren. Und 14 Tage drauf könnte ich anbieten, zur Wahlkampfstrategie der AfD mal etwas auszuarbeiten, am Beispiel der Energiepolitik, weil ich glaube, da gibt es eine grundlegende Strategie. Das sind so allgemeinere Themen, die wir jetzt eigentlich gut angehen können. Nimmst du dazu bitte die Soziologen Martin, also Dr. Martin aus Hamburg und den Sibolino, die eine Milieustudie dazu angefertigt haben, mit einem Vergleich zur AfD, damit das nicht doppelt gearbeitet wird? Also ich habe zu denen keinen Kontakt, ist ja kein Problem, aber kann das am Beispiel der Energiepolitik, glaube ich, plastisch darstellen, wie sie zumindest in meinem Bereich vorgehen. Ich vermute, dass es auch eine grundlegende Strategie ist. Von daher, wenn die beiden mit dabei wären, wäre das sicherlich schön. Ja, kann ich auch machen, können wir auch machen, das ist eine gute Idee. Astrid, den beiden, erinnerst du mich daran, dass wir den beiden Bescheid sagen? Pausenlos. Aber das ist dann der 24. Januar. Okay. Okay. Gut, gibt es dazu noch Fragen? Von mir gibt es eine Anmerkung. Ich moderiere euch das dann auch gerne, wenn ihr das gerne möchtet. Aber wie gesagt, ich habe dienstags eben wirklich nur diese eine Stunde. Das heißt, überziehen ist dann nicht. Ich wollte es nur noch mal erwähnt haben. Ansonsten, wenn das jemand anders moderieren mag oder möchte oder dann eben übernimmt, wenn ich sage, okay, jetzt muss ich los, das können wir auch so machen. Nur, dass ihr darauf vorbereitet seid und das dann auch wisst. Ja, vielleicht das mit Jürgen dann auch kurz absprechen, weil er das Organisatorische auch ein bisschen übernimmt. Jo, das können wir auf jeden Fall. Gut, dann sind wir jetzt bei der Unterstützung Friedensaktion Marsch nach Aleppo. Ich sag jetzt einfach mal zu Franz Josef, sag doch mal was dazu. Ja, der Michael kann es vielleicht noch viel besser ausführen. Er hat ja die Idee gehabt, dem würde ich eigentlich mal das Wort geben. Bist du da, Michael? Ja, ich bin da. Aber vielleicht könnt ihr, Bastian ist glaube ich auch da, Thomas, auch was ergänzen dann aus meiner Sicht, aus eurer Sicht. Gut, also zur Aktion. Ich habe einmal verlinkt, die Aktion hat ja angefangen am 26.12., zweiten Weihnachtsfeiertag. Da gibt es bei YouTube jetzt ein Video. Wir hatten vorbereitet, dass oder angeregt, dass Claudia so eine kleine Friedenstaube, goldene Friedenstaube dann übergibt an die Organisatoren und Mitmaschinen der Anna Albo. Das hat sie dann auch gemacht. Da gibt es eben auch Videoaufnahmen von nur kurz, aber die Anna hat sich da wohl doch sehr gefreut. So, dann scheint es so zu sein, dass die Organisatoren, das sind in erster Linie Anna Albot und ihr Mann Thomas, wohl große Angst davor haben, in irgendein politisches Fahrwasser zu kommen. Der Marsch ist absolut überparteilich und es gab auch schon Diskussionen, ich sage gleich noch was dazu, zu Flaggen und keine Flaggen, und sie lassen eigentlich nur die weiße Flagge zu. Wer sich für den Marsch interessiert, die sind jetzt wohl in Sachsen angekommen oder an der Grenze. Ich habe verlinkt den Ablaufplan. Ich weiß nicht, ob Piraten aus Sachsen da Interesse haben, teilweise mitzumarschieren. Ich hatte die Kommunalvertreter, Mandatsträger in Sachsen angemeldet zwischen den Tagen und auf die Aktion hingewiesen, allerdings von keinem bisher eine Rückmeldung bekommen. Gut, muss man sich in Sachsen überlegen. Ich weiß nicht, ob jemand von Sachsen gerade auch mit in der Sitzung ist. Ja, wir haben ja eine Website aufgebaut, hauptsächlich Bastian. Hat es technisch vorbereitet, marschtoaleppo.de, das jetzt als neutrale Plattform dienen soll, um hochzuladen, und insbesondere im Moment entsteht da ein umfangreicher Pressespiegel, den habe ich auch verlinkt. Da kann man sich auch einen sehr guten Eindruck verschaffen, weil im Moment noch täglich mehrere Artikel dazu kommen, verlinkt werden können, auch Videos und so weiter, was eigentlich los ist, auch was für Diskussionen stattgefunden haben. Zum Thema Flagge gab es eine intensive Diskussion mit syrischen Teilnehmern, die Neutralität nicht so ganz verstanden haben von diesem Marsch. Ist alles auch in der Presse aufgearbeitet worden. Ich war dann bezüglich dieses Internetauftritts mit Thomas Albo kurz im Gespräch, habe ihn mal angerufen, aber war da gerade am Marschieren und Schnittpunkt zwischen Teilnehmern und Polizei. Wollte deswegen am Telefon nicht so lange reden, hat gesagt, ich soll ihm doch nochmal Hintergründe und so weiter per Mail schicken, dann würden sie darüber diskutieren. Ich habe die Mail ihnen geschickt, habe aber bis heute keine Antwort bekommen. Ja, das nimmt man dann so zur Kenntnis. Und ich habe allerdings, was mich jetzt so interessiert hat, mit der Friedenskooperative mal telefoniert und einfach mal nachgefragt, ob im Vorfeld dieser Aktion eigentlich Kontakt aufgenommen wurde mit diesem Netzwerk der Deutschen Friedensbewegung. Aber sie sagten mir, sie haben auch eigentlich nur über die Medien davon erfahren. Ich finde es ein bisschen schade, weil wenn man sich entsprechend vernetzt, dann kann man halt auch mehr erreichen. Und ich weiß nicht, das scheint doch so ein bisschen, also es ist ja alles sehr kurzfristig gemacht worden, innerhalb von 2-3 Wochen vorbereitet worden. Und ich glaube nicht bis ins Letzte durchdacht. Die Medienaufmerksamkeit ist enorm gewesen, das sieht man am Pressespiegel. Die wird sicherlich geringer werden, wenn es jetzt in die nächsten Länder geht. Und ob dann wirklich politisch noch etwas ausgelöst werden kann, möchte ich in Frage stellen. Insbesondere dann, wenn man nicht möchte, dass politische Parteien darüber reden. Da sehe ich so einen gewissen Widerspruch. Aber vielleicht auch ein bisschen Unerfahrenheit der Akteure. Ich kann es ganz schlecht einschätzen. Das sind im Moment so meine Eindrücke. Ja, Bastian, Franz Josef, Thomas, habt ihr noch was zu ergänzen? Weil wir sind so im Moment das Team, die das betreuen. Also ich könnte noch ein paar Sachen ergänzen. Ich denke, die Seite an sich lohnt sich. Also genau aus den Gründen, die du sagst, während die Veranstalter zwar auf der einen Seite ganz klar sagen, sie wollen jetzt die Flaggen nicht auf dem Marsch haben, ist es jetzt nicht so, dass sie jetzt sozusagen aktiv zurückschrecken, dass sage ich mal jetzt zum Beispiel auf dieser Seite, die ja, da steht jetzt nicht Piraten drauf, aber unter Impressum sieht man ja, dass die Piratenpartei Brandenburg Seite quasi pflegt und verantwortet. Und ich habe das Gefühl, dass vielleicht, auch wenn man sich nicht identifiziert, durchaus so eine unterschwellige Dankbarkeit sogar da ist. Es ist nicht so, dass die Sachen, die wir posten, da jetzt irgendwie redundant wären. Also es gibt eigentlich nur englische Meldungen über den Marsch. Es gibt kaum deutsches. Auch dieser lange Neujahrsgruß, der ja sehr schön formuliert war, den hatte ich dann auch mal übersetzt auf die Website gestellt, ist nirgends auf Deutsch zu finden. Ich denke, wir sollten da noch ein bisschen dranbleiben auf jeden Fall und so weitermachen wie bisher. Also den Pressespiegel pflegen und gegebenenfalls Nachrichten übersetzen. Und also wir werden auf jeden Fall versuchen, am Wochenende auch zu dem Marsch zu stoßen. Ich habe es leider nicht mehr geschafft, wie geplant vor Silvester. Muss jetzt arbeiten, aber ich wollte am Sonntag, wenn die aus Dresden dann Richtung Tschechien marschieren, dazu stoßen, wenigstens einen Tag. Ja, damit kein Missverständnis entsteht. Meldung auf Englisch. Die Organisatoren schreiben, die Anna schreibt nur auf Englisch. Und insofern sind die meisten Kommentare auch auf Englisch. Die deutsche Presse berichtet sehr ausführlich im Moment darüber. Ja, gut. Dann bin ich gespannt, Franz Josef, auf deine Eindrücke. Du wirst ja mit den beiden dann mal reden und dann können wir es vielleicht ein bisschen besser einschätzen. Ja, das hoffe ich auch. So, dann erstmal vielen Dank dafür. Hat sonst noch jemand Fragen dazu? Das hört sich nicht so an. Dann gehen wir jetzt mal zu den Polgef-Berichten weiter. Da hätten wir zuallererst mal Christos und Alex. Euer Mikro. Möchtest du, Alex? Soll ich? Egal. Erzähl du lieber, ich bin nicht ganz bei Stimme. Also gut, ich habe jetzt selber in den letzten anderthalb Wochen nicht viel gemacht. Ich war im Urlaub und bin noch im Urlaub bis eigentlich einschließlich Sonntag. Aber natürlich macht man dann ein paar Sachen. Also ich habe ein paar Telefonate geführt. Momentan haben wir gibt es wohl scheinbar ein Problem mit der IT. Also nicht mit der IT, ein Problem mit der Webseite. Da ist wohl momentan der Paket dran, dass da wieder Content kommt, soweit ich das verstanden habe. Bin ich aber auch nicht näher informiert. Da müsst ihr mal Paki nächstes Mal fragen, was da genau ist. Da sind wir alle ein bisschen unglücklich, dass wir keinen Output haben auf der Webseite. Dann haben wir eine Änderung hier in der Polgef-Runde. Dies sieht nämlich folgendermaßen aus. Wir haben ein Budget ab dem 1.1. Der beläuft auf 23.500 für Aktionen, die wir hier dann als Empfehlung für den Bundesvorstand geben. Das heißt, wir werden ein Budget haben, wo wir die stimmberechtigten Polgefs, die dabei sind, die dann im Endeffekt sagen können, die und die Aktion wollen wir unterstützen, wie jetzt der Michaels Aktion mit den Themenwochen mit drei oder viermal 450 Euro. Das war eine Änderung und das war halt damals mein Wunsch und auch der Wunsch des Schatzmeisterclubs, dass wir hier eine gewisse Ernsthaftigkeit. Diese Ernsthaftigkeit sieht dann da drin aus, dass wir ein paar Veranstaltungen dann unterstützen. Die Veranstaltungen sollen dann nicht aussehen, nur einzelne. Natürlich unsere Kernthemen und natürlich auch unsere Themenwochen und natürlich auch unsere anderen Sachen. Ich glaube, das Gesamtbudget, Astrid, verbessere mich, wenn ich was Falsches sage, oder Alex, 23.500 war das Budget und dieses Budget steht uns für Veranstaltungen zur Verfügung. Dann nochmal ein Dank an die jeweiligen Landesverbände, die uns das ermöglicht haben. Ansonsten, ja, es gibt ein G20-Treffen häufiger jetzt. Der nächste G20-Treffen wird in Hamburg stattfinden. Die Hamburger Piraten sind dort aktiv. Ich habe leider keine Berichte von denen bekommen. Ich kann also momentan nicht zu sagen, was da der Stand der Dinge ist. Allerdings weiß ich halt, dass der Tischnachbar wohl dort bei den Treffen da ist. Das sind so die Sachen, die mir gerade einfallen, die wir machen. Wir haben momentan die AG Digitalisierung, die ist sehr aktiv. Die sollte man unterstützen. Und wer da mal mitmachen will, sollte an die AG gehen. Die sind recht gut. Ich würde euch noch bitten, die jeweiligen Fraktionen, die tätig sind, also Schleswig-Holstein, NRW und auch meinetwegen Saarland, zu retweeten oder auch zu kommunizieren über die Social-Media-Kanäle mal wieder so ein Kreuz zu machen, also dass man die auch ein bisschen weiter verbreitet. Am Freitag ist in Erlangen das Dreikönigstreffen. Da werde ich auch da sein. Und am Wochenende werden wir eine Bundesvorstandsklausur haben. Diese Bundesvorstandsklausur wird in Nürnberg stattfinden. Das war einfach sinnig, weil wir in Erlangen sind und von Erlangen dann noch kurz rüber mit der S-Bahn fahren können und dann in Erlangen sind, in Nürnberg. Da gibt es natürlich Thematiken, gerade die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die momentan so ein bisschen durch den Rücktritt halt ein bisschen zurückliegt. Und da müssen wir halt dringend drehen, dass wir wieder ein bisschen in der Öffentlichkeit erscheinen. Also das brennt mir momentan unter den Fingernägeln. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, bitte stellen. Ja, habt ihr Fragen? Ich hätte eine Frage Richtung Griechenland. Ich weiß nicht, bist du gerade in Griechenland eigentlich in Urlaub? Oder wie eng ist der Kontakt zu den griechischen Piraten? Ich denke auch an diesen Marsch nach Aleppo, der ja auch durch Griechenland laufen soll. Ich habe Kontakt zu den Griechen. Also ich bin selber nicht in Griechenland, aber ich habe Kontakt zu den griechischen Piraten. Wenn ich da was irgendwie verbinden soll, kann ich das machen gerne. Ja, ist gut zu wissen. Ich hatte auf die Möglichkeit eben auch in meiner E-Mail an den Thomas Albert hingewiesen, dass wir eine internationale Bewegung sind, auch Kontakte haben. Ich würde dann nochmal auf dich zukommen. Und Franz Josef, vielleicht kannst du in der Richtung die beiden auch nochmal fragen, wie sie eigentlich dazu stehen. Ja, da hatte ich auch schon dran. Ja. Aber nur gucken, wie die Programmatik der griechischen Piraten mit Flüchtlingen ist. Also bevor ich da jetzt frage. Weil international, da haben wir nicht immer die gleichen Ansichten. Ja, aber es ist ja eine reine Friedensaktion. Unabhängig von Flüchtlingen. Es ist halt nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen, gehen sie halt einen Weg rückwärts. Okay, ja, kann ich machen. Ich habe mit der Christina, mit der habe ich einen guten Draht und kriege ich hin. Habt ihr weitere Fragen? Das hört sich jetzt nicht so an, dann wären wir in Baden-Württemberg. Ist da jemand da? Okay, Baden-Württemberg tut Dinge. Bayern, ja, ich mache hauptsächlich Vorbereitung Dreikönigstreffen. Das ist dann auch der 10. Geburtstag des Landesverbands Bayern. Nun ist der 6. Januar ein Freitag und in Bayern sowieso ein Feiertag. Wer von euch kann und möchte, ist herzlich eingeladen, dahin zu kommen. Verzeihung, das findet statt im Palais Stutterheim. Das ist die Stadtbibliothek. Wir fangen um 13 Uhr an mit Einlass, Sektempfang und Schnittchen. Und ab 14 Uhr werden dann Reden geschwungen. Ansonsten noch Vorbereitung Marina Kassel und viel mehr war jetzt in letzter Zeit bei mir nicht. Fragen? Hört sich nicht so an. Franz Josef, hast du noch Dinge hinzuzufügen? Ja, vielleicht einen kurzen Bericht aus unserer griechischen LAFO-Sitzung. Wir haben jetzt Ausschreibungen für eine Liquid Democracy-Beauftragung zumindest erstmal zum Beschluss gestellt. Da geht es auch um die Umsetzung von Beschlüssen der letzten LMV in Berlin und natürlich auch die Zusammenarbeit mit den Datenschutzbeauftragten und ja einem Reset unserer Liquid Democracy in Berlin. Es gibt ein Einsetzen der AG-Codex, fand ich auch ganz interessant, die nochmal, das gab es ja schon öfter, aber nochmal auch die Kommunikation, sozusagen den Kommunikationskodex in Berlin und die Möglichkeiten sicherzustellen, dass man sich gemäß dieses Kodex auch kommuniziert, eruieren soll. Wir haben festgeklopft jetzt auch unsere ganzen Seiten im Wiki. Ich merke gerade, dass es nicht funktioniert. Das Wiki läuft wohl gerade nicht, aber wir haben jetzt Bewerberseiten und so weiter, alle offen für unseren Parteitag am 4. und 5. Februar, also die Aufstellungsversammlung zur Landesliste zur Bundestagswahl. Okay, vielen Dank. Gibt's dazu noch Fragen? Ja, ich habe ein, zwei Fragen an Berlin. Und zwar, wisst ihr, dass der Verein, der hat sich jetzt, glaube ich, also Liquid Feedback Erfurt, eine Tagung hat Anfang Februar, wo es um die genau um solche Sachen geht, wo sie mit ein paar Fachleuten reden wollen, ne, wie man bessere Lösungen datenschutztechnisch etc. kriegen kann. Das zum einen und zum anderen, die zweite Frage ist mir entfallen. Das, die eine reicht. Also ich meine, mich zu erinnern, ich check's gerade nochmal quer, dass wir gerade beschlossen haben, dass der Aljoscha bei uns aus dem Vorstand eben die Reisekosten dann nach Erfurt bezahlt bekommt, um da teilzunehmen. Er ist jetzt nicht der Beauftragte, da läuft ja erst die Ausschreibung an, aber das ist im Moment sein Geschäftsbereich. Ich check das nochmal gerade quer. Ja, wäre halt wichtig. Also ich werde auch dort anreisen. Ich wurde da eingeladen von den Vereinsmitgliedern und werde mir das mal anhören. Also ich stelle mal sicher, dass das möglicherweise, wenn es nicht so sein sollte, dann noch klappt. Aber ich glaube, das war genau der Termin, der die ganze Zeit im Gespräch ist, zu dem Aljoscha dahin fährt. Und ich kann es jetzt gerade nicht checken, weil es ja im Wiki versenkt ist. Ich kann aber schnell Aljoscha mal antwittern, ob das alles klappt. Ja, ich wollte es nur fragen. Also es wäre halt wichtig, dass ein paar Leute da bei der Kongresstagung oder wie auch immer das heißt, dass wir uns da treffen und dass wir da mal ein bisschen diskutieren und zwar nicht über Twitter oder über irgendwelche Anträge, die komisch gelaufen sind von XY-Personen, sondern dass wir da mal ein bisschen einfach mal offen reden. Ja, genau. Danke. Das sehe ich auch so. Okay, dann auf jeden Fall Dankeschön nach Berlin. Damit wären wir bei Brandenburg. Den Thomas sehe ich jetzt gerade nicht. Ist jemand aus Brandenburg da, der ein bisschen was erzählen möchte? Das habe ich mir gedacht. Hallo Bastian, erzähl. Na, hier war ich schon mal. Ich erzähle mal ganz kurz was. Wir haben jetzt demnächst die Aufstellungsversammlung. Das haben wir schon hier untergebracht Ende Februar. Das ist vielleicht interessant. Letzten Sonntag haben wir den ersten Landes-Online-Parteitag. Vielleicht interessiert sich ja jemand dafür, wie sowas abläuft und wie sowas ablaufen kann. Halte das für nicht ganz unbedeutend, dass so ein Online-Parteitag auch auf Landesebene mal gemacht wird. Auf Kreisebene hatten wir ja sowas schon. Und freue mich natürlich über entsprechende Tipps und Besucher dann da. Das ist es prinzipiell. Okay, vielen Dank, Bastian. Hat jemand Fragen an Bastian? Ja, ich habe eine Frage. Ja, dann stell. Mir ist zu Ohren gekommen, dass Brandenburg der Meinung ist, dass dieses Team-Polgef-Treffen unsinnig wäre. Entspricht das der Wahrheit? Ich muss mich da jetzt diplomatisch ausdrücken. Es könnte sein, dass die Vermutung von dir richtig ist. Okay, danke. Jo, hat sonst noch jemand Fragen an Bastian? Dann auf jeden Fall vielen Dank an dich, Bastian, dass du uns informiert hältst. So, Bremen tut Dinge und ist nicht bei Stimme, macht aber Protokoll, was ich ausgesprochen liebenswert finde. Dann wären wir bei Hamburg. Den Tischnachbarn sehe ich jetzt nicht. Ist jemand anders aus Hamburg da, der was erzählen möchte? Das sieht jetzt auch nicht gerade so aus. Dann sind wir bei Hessen und das ist meiner Ansicht nach der Boris, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, das ist richtig. Wir haben am 21. und 22. Aufstellungsversammlung für die Hessenliste in Frankfurt. Ja, das war ja mal kurz und knackig. Braucht ihr dazu noch Unterstützung, irgendwelche Versammlungs- oder Wahlleitungen, Wahlhelfer, sonstige Dinge? Wir brauchen einen Helfer für die Versammlungsleitung. Ihr bräuchtet Helfer für die Versammlungsleitung? Ja. Okay, gut. Dann schreiben wir das auf jeden Fall mal ins Protokoll und die Kollegen aus den Landesverbänden können das dann ja auch weitergeben. So, dann wären wir bei Mecklenburg-Vorpommern. Den Dennis habe ich jetzt auch nicht gesehen. Ist jemand anders aus Mecklenburg? Tut Dinge. Dafür sind aus Niedersachsen schon zwei da, nämlich der Thomas und der Adam. Adam, erzähl. Ja, guten Abend, ihr Lieben. Erstmal allen frohes neues Jahr, was sich ja zurzeit anbietet. Ich hoffe, es geht alles gut bei euch und ihr habt es alle überlebt. Von uns aus Niedersachsen, also erstmal sind wir hier in Bezug auf die Bundestagswahlen bei den ersten Unterschriftenformulare, die jetzt wieder zurückgekommen sind. Ein bisschen Rückläufer, die nicht unbedingt ganz fit sind, also ca. 8%, weil wir da keine gültigen Anschriften drauf hatten. Das hat nicht so ganz hingehauen. Auf jeden Fall wäre es eine gute Gelegenheit, da mal so ein bisschen die Mitgliederdaten in Ordnung zu bringen und gucken, was da noch so aktuell ist und was nicht. Dann habe ich eine schlechte Nachricht. Unser Schatzi hat hingeschmissen zum 31.12. Ausgetreten und er konnte halt einfach nicht mehr. Ganz toll da unser Harry, aber leider. tut uns auch allen fürchterlich leid, da werden wir irgendwie in den nächsten Tagen gut mit zu tun haben. Ja, erstmal abarbeiten. Unser 1V hat übernommen in der Zwischenzeit das meiste davon. Und wir werden in der nächsten LAVO-Sitzung mal gucken, wie wir das Ganze noch ein bisschen entlasten können, weil Florian allein soll ja auch nicht die ganze Arbeit sein. Ja, dann kleiner Beitrag auf YouTube hier. Ich habe es in meiner Funktion als Stadtrat in Hannover wenigstens mal ins Lokalfernsehen geschafft hier. So auch als deklariert als Pirat, trotz unserer Gruppe Linke Piraten, die wir hier haben. In Bezug auf Mietpreise und alles, was in irgendeiner Form damit zu tun hat. Und, ja, links steht hier. Dann haben wir noch die Ausschreibung für unseren Pressesprecher in Niedersachsen, beziehungsweise eigentlich hat man eine Pressegruppe ausgeschrieben. Ein Presseteam ist noch immer vakant, hat sich so meines Wissens zumindest noch keiner drauf gemeldet und wir hoffen aufs neue Jahr und werden mal sehen, was sich da so tut. Würde ich auch gerne noch mitmachen, aber terminbedingt, glaube ich, wird das bei mir nicht sehr realistisch sein. Ansonsten jahreswechselbedingt wenig Neues, Überdosis an Kalorien bei uns allen, heiße, gehaltvolle Getränke und ähnliches. Also bin auch gerade wiedergekommen aus Tirol, deswegen zwischendurch, hier habe ich das mal hingeschrieben, auch wenn es nichts jetzt unbedingt hier zupasst, sonst vergesse ich es nämlich. Für Michael Bernd eine Information, ich habe mich mit einer Gruppe vernetzt in Tirol, in Österreich, die also mit regenerativen Stoffen bauen sehr viel und da so eine Art eigenes Konzept für energieneutrales Bauen in den Bergen entwickelt haben. Vielleicht ist es interessant für dich und ich würde dich gern mit den Leuten eventuell zusammenbringen. Da können wir hinterher nochmal reden. Ansonsten geplant für diesen Monat, weil es ein bisschen ruhiger ist, hier kommunalpolitisch ein bisschen mehr wieder Vernetzung mit den Kreisen und den Städten hier in Niedersachsen. Ich werde ein bisschen rumfahren, Besuche machen und mal sehen, was es da so gibt an Interessanten und versuchen da so ein bisschen manche Sachen zu schlichten, die am Köcheln sind und so weiter, das Übliche. Ansonsten, ja, ich weiß nicht, Thomas, hast du noch irgendwas, das du zum Besten geben möchtest? Nein? Das hört sich jetzt nicht so an. Ja, gibt's denn dann Fragen an Adam? Ja, und zwar wollen wir nächsten Mittwoch ja ein Wahlkampf-Mumble hier in Niedersachsen machen, zu der auch erste kommunale Mandatsträger mit dazukommen werden, weil wir auch Themen haben, die, denke ich, sowohl kommunal erstmal interessant sind, aber vielleicht sich auch eignen, um sie bundesweit zu thematisieren. Adam, bist du dabei? Und dann könntest du ja über das regenerative Bauen vielleicht auch kurz was sagen, falls das auch für unsere kommunalen Mandatsträger interessant sein könnte. Ja, gern. Ich muss noch mal ein bisschen meinen Terminkalender konsultieren, aber im Prinzip bin ich auf jeden Fall bei, wenn das abends ist, nach 8. Da bin ich nämlich dann sowieso zu Hause. Gerne, sehr gerne. Wir haben ja sonst auch einiges an kommunalpolitischem Laufen in der Gegend, also hier in der Region Hannover. Also unsere Kommunalpolitiker, unsere Mandatsträger treffen sich inzwischen wirklich regelmäßig. Es ist sehr produktiv, was wir da auf die Reihe kriegen. Wir haben am Freitag unser nächstes Treffen. Was, Freitag? Nee, morgen ist das. Oder Donnerstag. Morgen, ich gucke mal nach. Im Rathaus, wo wir dann also wirklich austauschen und es hat sich dann ein ziemlich schönes Ding entwickelt. Das finde ich auch ganz schön. Ansonsten nächsten Mittwoch gerne, danke. Ja, vielleicht kannst du morgen ein bisschen Werbung machen. Ich werde mit dem einen oder anderen sicherlich auch noch telefonieren und du hast eine E-Mail mit drei Themen, die ich da gerne ansprechen möchte, vorliegen. Super, wann hast du mir die geschickt? Vorgestern ging das rund. Könntet ihr bitte solche Gespräche, was Niedersachsen angeht, intern machen? Danke. Ach, du reißt mir das Wort vom Munde. Okay. Ja, ihr könnt dann ja auch noch miteinander telefonieren, wenn es jetzt um Niedersachsen interne Dinge geht. Ne? Ja, sorry, das war jetzt etwas kurz geschlossen. Auf jeden Fall, wenn ihr noch Fragen habt, ich sitze hier. Mich würde interessieren, wenn der Schatzmeister in Niedersachsen zurückgetreten ist, was macht er jetzt? Ja, wie gesagt, also wir haben erstmal die Aufgaben des Schatzmeisters auf unseren 1V abgewälzt, der sich jetzt natürlich drüber maßlos freut. Wir müssen alles auflösen, die Passwörter und ähnliches. Und wir haben morgen Abend LAVO-Sitzung und das wird unser Hauptthema da sein und wir werden mal sehen, wie wir weitermachen. Als erstes müssen wir natürlich den 1V ein bisschen entlasten, weil er schafft das nicht alles auf einmal. Und dann ist natürlich als nächstes ja eine Landesmitgliederversammlung gefragt und wir müssen gucken, dass wir einen neuen kriegen. Also wenn ich mich da auch nochmal kurz einmischen darf, es ist ja so, dass Florian ohnehin in die Arbeiten des Schatzmeisters insofern eingeführt war, als dass er stellvertretender Schatzmeister war und somit nicht vollends ins kalte Wasser springt. Auch wenn jetzt natürlich für die Vakanzzeit, wo es ja dann auch darum geht, schon mal die ersten Hinweise darauf zu geben, Leute, macht eure Rechenschaftsberichte, einiges zu tun gibt. Aber ich denke mal, wir werden das einigermaßen auf die Reihe bekommen. Okay, vielen Dank. Dann gehe ich jetzt auf jeden Fall schon mal weiter und frage mal einfach so in die Runde. Ist aus Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen jemand da? Die tun also samt und sonders Dinge. Jürgen aus Rheinland-Pfalz ist heute nicht da. Er ist unterwegs, kann schreiben, aber wahrscheinlich schlecht sprechen, sagt er. Das steht im Pad-Chat. Und er hat auch erstmal nichts Neues. Dann sind wir schon bei den Themenbeauftragten und hier bei der Sozialpolitik. Gernot, bitteschön. Ja, schönen guten Abend zusammen. Auch von mir aus nochmal ein frohes Neues und alles Gute für 2017. Von unserer Seite, von den Sozialpiraten, gibt es nicht viel zu berichten. Ich freue mich aber, dass ich heute die Nachricht bekommen habe, dass der Bundesvorstand die Auftaktveranstaltung der BGE-Tournee in Bonn mit 100 Euro unterstützen wird. Das finde ich sehr schön. Und damit steht auch die Piratenpartei an zweiter Stelle der Unterstützerliste. Auch das finde ich ist ein gutes Zeichen, dass wir uns hier auch ganz klar positionieren und das auch mit einem Beitrag, finanziellen Beitrag auch offenkundig machen. Ja, und was also auch wichtig ist, liebe Leute, bei dieser BGE-Veranstaltung, da können wir Flagge zeigen. Das ist auch so gewollt. Es ist wirklich so gewollt, dass Parteien sich da präsentieren, auch klar mit ihrem Programm, mit ihren Vorschlägen, wie sie auch Sozialpolitik und BGE umsetzen wollen. Und deswegen machen wir diese Veranstaltung. Und ich denke und ich hoffe, dass wir Piraten auch bei den weiteren Veranstaltungen, die stattfinden werden in Deutschland, dass wir da präsent sein werden und da tatkräftig dabei sein werden. So, das war schon von meiner Seite, sonst gibt's nämlich noch nichts Neues zu berichten, da auch ich erst seit vorgestern wieder aus dem Urlaub zurück bin. Wenn Fragen sind, stehe ich gerne zur Verfügung. Okay, gibt's denn Fragen? Ja, morgen Abend ist Sitzung der AG BGE. Ja, wenn das der erste Mittwoch ist, Michael, dann haben wir tatsächlich morgen Sitzung. Es ist allerdings ein kleines Problem. Ja, erstens haben wir noch nichts rausgeschickt und zweitens würde ich ganz gerne bei den Bonner Piraten morgen vorbeischauen. Die haben morgen nämlich Stammtisch. Und ich hatte mich schon angekündigt und ich würde vorschlagen, Michael, dass wir den Termin verschieben. Ja, irgendwie hatte ich es mitbekommen und ich frage deswegen nach, weil im Kalender, im Mumble-Chat steht der Termin nämlich nicht drin. Das ist dann wahrscheinlich der Hintergrund. Ja, also ich würde dann auf den nächsten Mittwoch verweisen und dann auch entsprechend einladen wollen. Okay, gut. Gibt es noch Fragen weitere? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann mache ich jetzt mal einen Außenrum-Sammelaufruf, nämlich Gesundheit, Datenschutz, Queer, Bildung, Außen- und Sicherheitspolitik. Jemand da? Das dachte ich mir, die tun Dinge. Und dann sind wir erstmal bei der Energiepolitik. Michael, bitteschön. Ja, Arbeiten am Orangebuch laufen jetzt planmäßig. Wir haben gleich auch AG-Sitzung. Astrid, ich glaube, es soll vorgestellt werden auf der Marina Kassel. Ich selbst bin ja zu der Zeit in Polen. Kannst du ja gleich noch was zu sagen. Ansonsten habe ich eine Einladung bekommen zum Neujahrs-Networking Oldenburger Energiecluster. Ist nicht so bekannt, ist ein Vernetzungstreffen hier in Niedersachsen zwischen Wirtschaft, energiepolitischer Wirtschaft, Wirtschaftsunternehmen und der Politik. Im letzten Jahr waren da auch zwei unserer Landesminister vertreten. Mal sehen, wen man da so trifft. Ich bin gespannt. dass Oleg, dass dieses Neujahrsnetworking veranstaltet, eine Woche später aber auch den Kongress Energiewende über Grenzen. Da geht es um Energiepolitik zwischen Deutschland und Holland, an der holländischen Grenze. Da werde ich dann auch hinfahren. Okay, erstmal vielen Dank. Dann auf der Marina Kassel, ja, steht auf jeden Fall im Pad. Und das Programm wird es wahrscheinlich Anfang nächster Woche geben, wie das dann genau aussieht. Wir werden uns, heute ist der dritte Morgenabend, zusammensetzen und das dann mal auseinanderklabüstern, was wir so an Angeboten haben. Gut, noch Fragen an Michael? Das hört sich nicht so an. Dann habe ich hier bei der Drogen- und Suchtpolitik noch was Reingeschriebenes von Andreas. Der hat die wöchentliche Sitzung absolviert, bereitet Blogs vor zur Prävention und zum kommunalen Cannabis-Abgabemodell. Dann bereitet er auch noch die Mary Jane vor, die Hanfmesse in Berlin, und nimmt an der Führerscheininitiative vom DHV, also ich glaube, das ist der Deutsche Hanfverband, ne? Mitte Januar in Berlin teil. Andreas selber kann heute nicht da sein. Vielen Dank auf jeden Fall für ein bisschen Info im Pad. So, dann sind wir jetzt auf jeden Fall mit den Berichten durch. Alex, du warst gerade so ein bisschen arg fix, Input der Themenbeauftragten und aktuelle politische Lage. Da steht jetzt bei beiden tut Dinge drin. Das ist natürlich nicht so. Die Frage ist, gibt's Input, gibt's Anmerkungen zur aktuellen politischen Lage? Das hört sich jetzt auch nicht wirklich so an. Ja, dann sind wir schon beim Punkt Informationen. An der Stelle gibt's dann auch nochmal so ein kleines Stück Information zu diesem Treffen, das wir hier haben. Da gab es ja viel Diskussion drum und grundsätzlich ist es so, dass dieses Treffen jede Woche von den politischen Geschäftsführern und den Themenbeauftragten dafür sein soll, dass wir einfach voneinander hören, was läuft bei den anderen, was läuft auf Bundesebene, dass wir uns auch Ideen holen hier aus diesem Kreis, dass wir Unterstützung geben, wo Unterstützung nötig wird. Vielmehr ist innerhalb einer Stunde relativ sportlich, so vom Anspruch her. Deswegen werden wir, also ich habe das in einer Mail, die ich heute geschrieben habe, auch so formuliert, hier nicht politisch die Welt aus den Angeln heben, sondern dafür sorgen, dass wir auf dem gleichen Informationsstand sind, dass wir uns gegenseitig unterstützen und dass wir dann eben außerhalb dieser Runde diese Unterstützung entsprechend koordinieren. Das ist so der Sinn der Übung, wie es mir jetzt eigentlich weitergegeben wurde. Christos, hast du noch Ergänzungen? Ich würde gerne noch dazu erwähnen, wie diese politische Runde hier oder politische Geschäftsführerrunde entstanden ist. Die ist entstanden damals von der Marina und dem Team. Also der Weißband, und weiter fortgeführt wurde sie ganz intensiv von Johannes Bonada. Der Gedanke von den beiden und auch später von Björn oder auch mir war, dass wir einen Austausch führen. Einen Austausch zwischen den jeweiligen Themensprechern, thematisch auch ein paar Akzente setzen, aber vor allen Dingen der Austausch von Informationen. Weil ansonsten gibt es kaum kein anderes Medium, wo sowas passiert, außer natürlich freitags die Koordinationstreffen, was noch älter ist als die PolGEF-Runde. Das findet am Freitag immer statt, alle zwei Wochen oder einmal im Monat mittlerweile, die AG-Koordination. Und diese beiden sind eigentlich relativ wichtig, damit man das macht. Es ist keine Spaßveranstaltung. Wenn sich jemand zum PolGEF wählen lässt in seinem LV, dann erwarte ich einfach, dass er auch hier erscheint. Nicht jede Woche, aus meiner Sicht jede zweite oder jede dritte Woche. Also wir hatten irgendwann mal eine Regel gemacht, ein- bis zweimal im Monat sollte jeder LV hier Bericht erstatten. Ich bin ein bisschen angenervt, dass die gleichen LVs immer wieder nicht erscheinen und den Sinn dieser ganzen Runde nicht verstehen wollen oder der Meinung sind, das wäre unnütz. Eine Stunde in der Woche, wo wir uns gegenseitig austauschen können, wo der Bund mit den Ländern miteinander kommunizieren kann, worum es geht. Und ich finde diese Einrichtung gut und ich bedanke mich bei vielen, vielen, die immer hier dabei sind, sei es jetzt FJ aus Berlin, sei es wer auch immer, ich will jetzt nicht alle loben, die andauernd da sind. Aber es ist halt immens wichtig, diesen Austausch als solche haben. Aber wenn es Kritikpunkte gibt an dieser Runde, die ja immer scheinbar gerne irgendwo besprochen wird, in irgendwelchen Stammtischen oder sonst was, gerne kann man sich zu uns wenden, an Astrid, an mich, an Geoffrey, an wen auch immer alles in diesem Team im Hintergrund mithilft. Dann kann man Veränderungen gerne, Vorschläge tätigen, aber einfach nur sagen, es ist schlecht, weiß ich nicht, bringt mir nichts. Danke euch. Ich würde gerne nochmal darauf hinweisen, dass die Runde in aller Regel auch sehr gut besucht ist. Ich meine, jetzt sind wir wieder 43 Leute. Das ist für heutzutage in der Partei schon ziemlich viel. Also kann das Interesse nicht so gering sein. Und es ist natürlich sehr schade, dass wir aus einigen Bundesländern noch Schwierigkeiten haben, Informationen zu bekommen. Michael, ich habe am Anfang immer zu den Bundesländern angerufen und versucht, sie zu klar zu machen, dass es wichtig ist oder die Information selber gezogen. Aber wenn ich das noch weiter tätige, zu dem Wahlkampf noch dazu, dann werde ich dann wahrscheinlich nur noch jede Woche irgendwo anrufen. Und ich bin der Meinung, und mit der Änderung, die wir jetzt angeführt haben, dass wir eine gewisse Budgethoheit hier haben oder zumindest eine Empfehlungshoheit, empfinde ich das schon als Ritterschlag, dass wir da auch was tätigen können. Und diese Änderung finde ich klasse. Und dann können wir halt auch im Endeffekt auch solche Projekte, die wir planen, auch weiterarbeiten. Das sollte jetzt aber eine rein sachliche Feststellung sein, was die Teilnehmerzahl angeht. Keine Aufforderung an dich, wieder zu telefonieren. Also, okay. Okay, dann bedanke ich mich jetzt erstmal recht herzlich mit den üblichen Informationen. Die Koordinatorenkonferenz hat eine erneuerte Webseite. Ein Besuch lohnt sich ganz offensichtlich. So, dann sind hier noch Infos zum Thema Presse und Social Media mit drin, von denen ich nicht ganz genau weiß, wie aktuell sie sind und wo dann die Mails entsprechend auflaufen. Im Not- und Zweifelsfall, wenn wirklich was Dringendes ist mit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, würde ich schlicht und ergreifend sagen, einfach mal Christos oder Paki schütteln. So, hat jetzt noch jemand Worte von bleibendem Wert und Dinge, die er gerne loswerden möchte hier? Ja, ich hey, nicht alle gleichzeitig. Erst Adam, dann Boris, dann Christos. Nö, einfach mal so nebenbei zum Sinn und Unsinn unserer Polgef-Runde. Jetzt egal, wie sie entstanden ist und wofür sie jetzt letztendlich genutzt wird, empfinde ich sie, auch wenn ich nicht jedes Mal da sein kann, terminbedingt, als so ein bisschen kleines Kraftzentrum. Also so ein bisschen zurückgreifen, gucken, was in den anderen Bundesländern läuft, Ideen kriegen und sich auch so ein bisschen aufgehoben fühlen. Also man hat immer so ein bisschen Rückenwind dann auch und letztendlich spürt man, dass man nicht allein dasteht. Das ist irgendwie, glaube ich, ganz wichtig. Also abgesehen von der Basis und von den anderen Leuten, von denen man also hier zumindest relativ viel Unterstützung bekommt, ist das einfach so ein bisschen, es ist wie so eine, weiß ich nicht, so ein Stückchen Rückhalt, den man hat. Und ich finde es eigentlich ziemlich angenehm. Nur mal so nebenbei. Okay, vielen Dank, Adam. Dann habe ich jetzt den Boris. Zu der Aufstellungsversammlung in Frankfurt. Wenn jemand Lust hat, kann er gerne vorbeikommen und dort auch eine Rede halten. Wir haben einen relativ guten Fahrplan und gute Redner sind gerne willkommen. Könnt ihr euch an mich wenden. Ich habe meine Mailadresse oben noch mal ins Bett reingeschrieben. Und wenn ihr weitere Ideen habt, was wir vielleicht noch auf der Aufstellungsversammlung noch vortragen können, dann auch gerne Ideen an mich oder an andere Leute im Vorstand. Danke. Okay, zwei kleine Fragen. Deine Mailadresse ist drin. Bist du immer noch ohne Twitter? Ja. Sagst du nochmal, das kam nicht rüber. Ja, ich hab keinen Twitter. Das ist sehr schrecklich. Okay. Gut, Christos. Ich wollte noch auf die Marina hinweisen, dass, glaube ich, der Anmeldungsschluss am 11. diesen Monats wäre. Diejenigen, die sich noch nicht angemeldet haben, mögen sich bitte anmelden. Und uns wäre halt nice, wenn wir eine richtig schöne, volle Marina kriegen. Nach Anmeldungsmomentan sind wir, glaube ich, bei knapp unter 100 Leuten oder keine Ahnung wie viel. Also es war eine Menge. Tust du nochmal irgendwo das Wiki bitte hin? Okay, dieweil Christus das Wiki sucht, Thomas, du stehst am Saalmikro und möchtest wahrscheinlich auch was sagen. Thomas, Herr Kaul. Entschuldigung, nicht richtig freigeschaltet. Erstmal auch noch frohes Neues. Nee, auf der vorletzten Sitzung SG Presse war beschlossen worden, dass alle anderen Mailadressen gekippt werden und zukünftig nur noch die alte SG Presse-Liste weiter genutzt wird für die Zukunft und wieder ausgebaut wird, weil es einen Wildwuchs gegeben hat. Das heißt, das wird die zukünftige ADI sein. Okay, gut. Dann auf jeden Fall danke für diese Information. Gut. Okay, damit wäre es jetzt 20 Uhr und 55 Minuten. Wir sind also tatsächlich 5 Minuten schneller als ursprünglich mal geplant. Ich bedanke mich bei den Kollegen, die da waren und unseren Themenbeauftragten und auch bei den Zuhörern und allen, die Input geben. Wünsche euch noch einen schönen Abend und schließe die Sitzung um 20 Uhr und 56 Minuten. Schönen Abend noch. Euch auch. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.